Eigentlich ist es ja sehr einfach. Der Mensch ist sterblich und das weiß er auch. Seine natürliche Lebensgrenze liegt, wenn es hochkommt, bei 80 Jahren. Auch mit Hilfe der modernen Medizin sind es nicht so arg viel mehr geworden. Auf der anderen Seite hat der Mensch Dinge geschaffen, die unsterblich sind. Die Götter zum Beispiel, Verse und Bilder, Pyramiden und Kirchen. Aber das Unsterblichste von allem, was der Mensch geschaffen hat und deshalb zugleich auch das Unheimlichste, das ist das Geld. Der Mensch ist ein Wesen, dem strikte Grenzen gesetzt sind. Sein Geld aber ist ein Stoff, der sich grenzenlos vermehren will. Der Mensch will die heiße Leidenschaft der Vermehrung seiner selbst und die kalte Leidenschaft des Reichtums irgendwie miteinander verbinden. Da hat Mephisto, jedenfalls in Johann Wolfgang von Goethes einigermaßen machistischer Sicht, ein leichtes Spiel. Goethes Faust II gilt allgemein auch als eine dramatisierte Theorie der frühkapitalistischen Wirtschaft. Euch gibt es zwei Dinge so herrlich und groß, das glänzende Gold und der weibliche Schoß. Das eine verschaffet, das andere verschlingt, drum glücklich, wer beide zusammen erringt. Weil der Mensch so viel herstellen und organisieren kann, was die eigenen biologischen und manuellen Grenzen überschreitet, fühlt er sich als Herr der Welt. Keinen Satz aus der Bibel liebt er so wie den aus der Schöpfungsgeschichte, in der Gott Adam und Eva mit auf den Weg gibt: Macht euch die Erde untertan. Die Gründlichkeit, mit der Menschen in den meisten Regionen der Welt, allerdings in einigen mehr als in den anderen, dieses Gebot erfüllt haben, gefährdet nach ein paar tausend Jahren nicht nur das eigene Überleben, sondern auch das vieler seiner Mitgeschöpfe. Das immer schneller und immer mehr wird zu einem Problem, das spätestens seit den 70er Jahren nicht mehr zu leugnen ist. Irgendwann ist einfach nichts mehr da, was man noch in Geld verwandeln könnte. Und das Geld, nach einem gern zitierten Sprichwort, ist ein Stoff, den man nicht essen kann, so wie man Liebe nicht kaufen kann. Du wähnst, es füge sich sogleich. Hier stehen wir vor steilern Stufen, greifst in ein fremdestes Bereich, machst frevelhaft am Ende neue Schulden, denkst Hellenen so leicht hervorzurufen, wie das Papiergespenst der Gulden. Mephistopheles hat uns am Haken. Immer wieder weist er uns darauf hin, was man mit Geld machen kann, aber eben nicht alles und nie genug. Irgendwann geht das gründlich schief mit den Grenzen der Natur und der Grenzenlosigkeit des Papiergespenstes. Für Faust ebenso wie für eine Gesellschaft oder eine Epoche und am Ende vielleicht für die gesamte Menschenwelt. Also hat der Mensch begonnen nachzudenken über das, was die Grenzenlosigkeit des Wachstums, die Totalität der Unterwerfung aller begrenzter Natur und Kultur unter das Prinzip der grenzenlosen Geldvermehrung angerichtet hat. Ein Nachdenken, dem langsam, manche sagen viel zu langsam, ein Umdenken und auch ein Umgestalten folgt. Etwas muss sich ändern, so viel ist klar. Jedenfalls allen Menschen, denen nachhaltiges Leben auf dem Planeten mindestens so wertvoll erscheint wie das eigene Interesse. Allen Menschen, die nicht darauf hoffen wollen, dass Technik und Wirtschaft schon noch rechtzeitig ein Wundermittel aus ihren Hüten zaubern werden, um das ganz große Desaster abzuwenden. Vom guten Leben ohne Überfluss. Kann es eine Kultur der Selbstbeschränkung geben? Sendung von Markus Metz. وين دغاشن قاضي فلنار النيت يدش ميشي الجن تدكاني عشر النيت العافية باستلاجة شنجاني. Die Grenzen des Wachstums. Lange bevor man imstande war, sich vorzustellen, dass die Ressourcen auf der Erde endlich sein könnten, in der Zeit von Aufklärung und Beginn der Industrialisierung, begann man sich Gedanken über den Zusammenhang zwischen Politik, Wirtschaft und Bevölkerung zu machen. Philosophen, Mathematiker und sogar Theologen begründeten im 18. Jahrhundert eine neue Wissenschaft, die Ökonomie. Einer von ihnen war Thomas Robert Malthus, der allererste Inhaber eines Lehrstuhls für politische Ökonomie in England. In seinem Essay on the Principle of Population stellte er 1798 einen Zusammenhang her zwischen dem Anwachsen der Bevölkerung und den vorhandenen Ressourcen zur Nahrungsmittelproduktion. Obwohl selbst ursprünglich christlicher Theologe, betrachtete Malthus die Opfer eines etwaigen Missverhältnisses von beidem mit einem gewissen Maß an Unbarmherzigkeit. Armenunterstützung durch Staat und Gesellschaft lehnte er ab. Begründung? Dies würde nur den Arbeitseifer und den Wettbewerbswillen der Menschen schmälern. Arbeiter sollten gleichsam naturgesetzlich nie mehr Lohn erhalten, als sie zum Erhalt von Leben und Arbeitskraft benötigten. Malthus entkoppelt den ökonomischen vom sozialen Fortschritt. In seiner Theorie einer gottgewollten oder natürlichen Ungleichheit, einschließlich des Gedankens, arbeitsunwillige oder unfähige Menschen einfach ihrem Schicksal zu überlassen, wendet er sich gegen die Ideen der Französischen Revolution, aber auch gegen die eher bürgerlichen Gedanken eines ausgleichenden und gerechten Staates. Weniger die Grenzen des Wachstums als vielmehr die Grenzen der Verteilungsgerechtigkeit beschreibt er in seinem sogenannten Bevölkerungsgesetz. So behaupte ich, dass die Vermehrungskraft der Bevölkerung unbegrenzt größer ist als die Kraft der Erde, Unterhaltsmittel für den Menschen hervorzubringen. Die Bevölkerung wächst, wenn keine Hemmnisse auftreten, in geometrischer Reihe an. Die Unterhaltsmittel nehmen nur in arithmetischer Reihe zu. So wurde Thomas Robert Malthus zum Propheten eines wirtschaftlichen Wachstums ohne soziale Gerechtigkeit. Yorgos Kallis ist Professor für Umweltwissenschaft und Technik an der Autonomen Universität Barcelona und Autor des Buches Grenzen – Warum Malthus falsch lag und warum uns das alle angeht. Der Berliner Verlag Mattes und Seitz hat das Buch 2021 in deutscher Übersetzung veröffentlicht. In meinem Buch behaupte ich, dass Thomas Robert Malthus ein Verfechter des freien Marktes war, des sogenannten freien Marktes, denn Märkte sind nie frei. Märkte brauchen immer Regulierung, sie brauchen Institutionen. In der Zeit von Malthus gebrauchten sie vor allem Gewalt. Die Menschen kamen damals nicht von selbst, um in den Fabriken zu arbeiten. Sie wurden von ihrem Land, das vorher allen gemeinsam gehörte, vertrieben. Das Land wurde zum Privatbesitz der Oberschicht. Und das Mittel dazu war staatliche Gewalt. Es war also nichts Freiwilliges an diesem Prozess, in dem das entstand, was wir heute den Arbeitsmarkt nennen. Und Malthus beschrieb diesen Prozess als nützlich und notwendig. Er versuchte damit zu rechtfertigen, wie mit dem beginnenden Kapitalismus ein bis dahin unvorstellbarer und weiter wachsender Reichtum geschaffen wurde. Währenddessen gab es weiter Armut. Die Gemeinden waren voller armer Menschen. Anstatt dies als Nebeneffekt des entstehenden Kapitalismus zu beschreiben, wie es die Sozialisten und andere revolutionäre Bewegungen damals taten, stellte Malthus es als Problem der Überbevölkerung dar, indem er behauptete, die Menschen würden einfach zu viele Kinder kriegen. Damit war er der Erste, der die Aufmerksamkeit ablenkte von den Problemen der Märkte und der Tendenz des Kapitalismus, immer wachsen zu müssen und dabei zerstörerisch zu wirken. Malthus machte die Armen für ihr Schicksal verantwortlich, weil sie zu viele Kinder bekämen. Und Malthus was trying to put the blame back into the poor people and say they were having too many children. Ein grausiger Nebeneffekt dieser Theorie war eine Politik des Laissez mourir, des Sterbenlassens angeblich überflüssiger Menschen. Für seine Theorie von der Kluft zwischen Bevölkerungs- und Nahrungsentwicklung blieb Malthus jede empirische Begründung schuldig. Sie ist und bleibt eine bloße Behauptung. Bei den Kontroversen, die sich in den folgenden Zeiten darum entwickelten, ging es vor allem darum, ob man Malthus' Behauptung einer bloß arithmetischen Vermehrung der Nahrungsmittel nicht relativieren oder durch neue Technologien korrigieren könne. Dass Malthus' Behauptung eigentlich bloße Spekulation war, um eine politische Ökonomie im Sinne der neuen und alten Oberschicht zu etablieren, wurde dabei übersehen. Und doch wirkte diese Vorstellung noch über Jahrhunderte weiter. Nicht das wirtschaftliche Wachstum, sondern die Bevölkerungszahl sollte begrenzt werden. Aber diese ökonomische Erzählung wurde auch immer wieder neu gelesen. At the time, people like Paul Ehrlich and other biologists. In den 70er Jahren versuchten Leute wie Paul Ehrlich, ein Biologe, der vor der globalen Überbevölkerung warnen wollte, an die Ideen von Malthus anzuknüpfen und bezogen sich auf seinen Essay. Und Ökonomen, die solche Warnungen als übertrieben abtun wollten, bezogen sich auch wieder auf Malthus und verwiesen auf Fehler in seiner Theorie und so weiter. Dass Malthus da so eine dominante Rolle spielte, war ein typisches Phänomen der 70er Jahre. Wenn wir aber zurück zu den Ursprüngen gehen und versuchen, seine Schriften im Kontext zu verstehen, in dem sie entstanden, sehen wir, dass es damals überhaupt nicht um begrenzte Ressourcen ging oder darum, ob die Wirtschaft wachsen kann oder nicht. Generationen von deutschen Studentinnen und Studenten beginnen das Studium der Wirtschaft mit dem sogenannten Wöhe, einem verbreiteten Lehrbuch, genauer Günther Wöhes Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, das gerade in der aktualisierten 27. Auflage vorliegt. Und den lapidaren Glaubenssatz voranstellt: Die menschlichen Bedürfnisse sind praktisch unbegrenzt. Aus der Wachstumsbegeisterung, die einst versprach, immer mehr Menschen in den Kreis von Wohlstand und Konsum aufzunehmen, ist eine Angst geworden. Was wird geschehen, wenn es nicht mehr weitergeht mit dem Wachstum? Werden furchtbare Verteilungskriege ausbrechen? Wird der Widerstreit zwischen Vernunft und Begierde die Menschen zu kannibalistischen Monstern machen? Wird das kapitalistische System, in dem wir leben und arbeiten, zusammenbrechen, im Kleinen wie im Großen? Wird es Massenelend geben, mit Ausnahme einer schmalen Schicht der Superreichen, die weiter dem Luxus frönen? Oder kann eine philosophische Richtung entstehen, die Selbstbeschränkung als Wert und Glücksmöglichkeit entdeckt? Die ökologisch-dystopische Vorstellung besteht darin, dass es die Natur ist, die die Grenzen für wirtschaftliches Wachstum und Geldvermehrung setzt. Ist diese Grenze erreicht, kommt es entweder zur Einsicht in letzter Minute oder aber zur Katastrophe. Tatsächlich steckt in einer solchen apokalyptischen Erzählung immer noch ein Stück des Malthus-Modells. Es wären demnach die dem Menschen von außen gesetzten Grenzen, die sein Streben determinieren. Wie aber wäre es mit einem Bild vom Menschen, der sich diese Grenzen selber setzt? Nicht um der Angst, sondern aus Einsicht um seines Glücks willen. What I'm arguing is that limits can be a good thing. I'm not saying that all limits or any type of limitation. Worauf ich hinaus will, ist, dass Grenzen auch etwas Gutes sein können. Damit will ich nicht sagen, dass jede Art von Grenze oder Begrenzung unter allen Umständen gut sein muss. Aber vor allem die aktuelle spätkapitalistische Zivilisation ist auf der Idee aufgebaut, dass jede Grenze nur unsere freie Entfaltung stört. Und dass eine gute und freie Gesellschaft nur eine sein kann, die alle Grenzen überschreitet und aus dem Weg räumt. Und dass die Zukunft nur in einer grenzenlosen Ausdehnung und in grenzenlosem Wachstum liegen kann. Ich behaupte, dass diese Idee falsch ist und einem Mythos gehorcht und dass auch die zugrunde liegenden libertären Theorien falsch sind. Freiheit kann es nur geben, wenn es auch Grenzen gibt, die den Raum definieren, in dem sie sich entfalten kann. Grenzen sind notwendig, um zu verhindern, dass die Ausübung der Freiheit selbstzerstörerisch wird. Die Vorstellung von Grenzen als etwas Positivem ist natürlich nicht meine Idee. Es gibt sie in früheren Zivilisationen, in der Religion. In westlichen wie in östlichen Religionen gab es immer die Vorstellung, dass ein lebenswertes und sinnvolles Leben ein Leben in Selbstbeschränkung ist. Vielen Menschen geht's darum, was sie kriegen darf, was tun, mir geht's darum, was ich mache. Denn ich definiere mich darüber, wer ich bin, nicht was ich habe, haben werde oder hat. Und es bleibt die ewige Frage: Haben oder Sein, sie sammeln mehr Besitz, sammeln Zahlen auf der Bank. Der Doppelwahn, sie in Schein, sie bezahlen mit dem Schein. Fragen, willst du für den Schein für mich arbeiten? Nein. Sehe ich für dich aus, würde ich gerne Zahl für dich sein. Wenn du mehr Gedanken machen kannst, Spaß mich ein. Hey. Du sagst, nimmst dich persönlich. Ganz normales Business ist das Beste, du gewöhnst dich daran, dass die anderen dich versuchen zu beklauen. Oder was denkst, wo lebst du, in welchem Traum? Ich pump Blut in meinen Sound, gebe Perspektiven weiter, teile mit den anderen Menschen, denn ich bleibe solidarisch. Du kannst 4-auf-1 Kämpfer machen, wie du willst, aber ohne die Hilfe von den anderen Leuten geht dir gar nichts. Sind wir noch zu retten? Ein Vorbild für ein Alternativmodell zur endlos wachsenden kapitalistischen Wirtschaft ist in der Antike zu finden. Die Vorstellung einer weisen Selbstbeschränkung, wie sie Philosophen und Politiker wie Aristoteles und Solon im antiken Griechenland formulierten. Glücklich sind die Menschen, wenn sie haben, was gut für sie ist. Platon kritisierte die Hochschätzung von Reichtum als ein seelisches Desaster. Es sei pure Unvernunft, die solche Gier auslöse und das seelische Gleichgewicht von Vernunft, Mut und Begierde durcheinanderbringe. Inzwischen fehlt es uns seit einem halben Jahrhundert nicht an Mahnungen und drastischen Szenarien, die die Missachtung der Grenzen des Wachstums und ethnozentrische Arroganz betreffen. Anders als bei Thomas Malthus handelt es sich dabei nicht um bloße Behauptungen, sondern um theoretisch oder empirisch belegte Analysen. Längst muss man keine warnenden Studien oder Bücher mehr lesen, um die Folgen von Umweltverschmutzung, Artensterben und Klimaveränderung zu erkennen. Es genügt, vor die Tür zu gehen und die Augen aufzumachen. Trotzdem ist bemerkenswert wenig geschehen. Wie ist eine solche kollektive Unvernunft zu erklären? Die Welt hat genug für jedes Menschen Bedürfnisse, aber nicht genug für jedes Menschen Gier. So hat es Mahatma Gandhi gesagt. Es folgte eine weitere Verwandlung des globalen Kapitalismus, die gerade die Gier zur Kardinaltugend des Menschen erklärte. Die Gier ist gut, die Gier ist richtig. Die Gier funktioniert. Sagt ein gewisser Gordon Gekko alias Michael Douglas in Oliver Stones Film Wall Street vor einer Gruppe faszinierter, ja berauschter Aktionäre. Platons Seelengleichgewicht von Vernunft, Mut und Begierde ist endgültig gestört. Von der Gerechtigkeit, die der griechische Philosoph als alledem noch übergeordnet ansah, ganz zu schweigen. Yorgos Kallis, Professor für Umweltwissenschaft und Technik an der Autonomen Universität Barcelona und Autor des Buches Grenzen, warum Malthus falsch lag und warum uns das alle angeht. Ich zeige, dass man sich im alten Griechenland mit Fragen der Begrenzung geradezu obsessiv beschäftigte. Die griechische Tragödie war eine Kunstform, die die Menschen beständig an ihre Grenzen erinnern sollte und an das, was mit Menschen geschieht, die diese nicht respektieren. Die Philosophie dieser Epoche drehte sich darum, wie als Akt von Begrenzung eine Ordnung aus dem Chaos des Universums erschaffen werden kann. Die Staatsmänner und Politiker riefen auf zur Begrenzung und die Menschen praktizierten sie im eigenen Leben. Warum entwickelte sich die Kultur der Begrenzung gerade hier? Ich stelle die These auf, dass diese Lehre der Selbstbeschränkung zur selben Zeit in der griechischen Kultur erschien, als das Geld mit einer Macht auftauchte, wie es keine Gesellschaft vorher erlebt hatte. Die Nutzung von Geld breitete sich aus. Darlehen und Zinsen sorgten dafür, dass es sich vermehren musste. Und rasch wurde erkannt, dass sich dieses neue Medium zerstörerisch auf die Gesellschaft auswirkte. Die Besitzverhältnisse veränderten sich, weil kleine Bauern, die ihre Zinsen nicht bezahlen konnten, ihr Land verloren. Wegen ihrer Schulden wurden sie zu Sklaven. Und diese Ungleichheit führte früher oder später zu einem Bürgerkrieg in Athen. Aus dieser Gefahr heraus entstand die griechische Demokratie und die Philosophie der Selbstbeschränkung. Die Athener nutzten weiterhin Geld, weil es durchaus nützlich war, aber sie entwickelten eine Kultur der Beschränkungen und Regelungen, um die Gefahr eines unkontrollierten, exponentiellen Geldwachstums zu vermeiden, das in die Katastrophe führt. Ich würde zwar nicht behaupten, dass eine Kultur der Selbstbeschränkung und eine auf Geldverkehr basierende Wirtschaft miteinander unvereinbar sind. Aber ganz bestimmt gibt es da eine enorme Spannung. Und genau deshalb brauchen wir eine Kultur der Beschränkung so dringend. A culture of limits and the use of money are incompatible, but definitely there is a big tension there, and this is precisely why we need culture and institutions of limits. Geld vermehrt sich auf ungleiche und ungerechte Weise. Es macht die einen zu Oligarchen und die anderen zu Sklaven, ob man das nun so nennt oder nicht. Und neben der ökologischen Katastrophe drohen auch Krieg und Bürgerkrieg. Ungerechtigkeit entsteht in einem anthropozentrischen System grenzenloser ökonomischer Freiheiten, nicht nur zwischen Schichten, Klassen und Territorien der Menschen, sondern auch zwischen den verschiedenen Seinsformen des Lebens. Längst haben wir es in unseren apokalyptischen Science-Fiction-Erzählungen und Horrorfantasien durchgespielt, wie unterdrückte und ausgebeutete Geschöpfe, Tiere wie Pflanzen, sich wehren und zu Rachefeldzügen ansetzen. Die Natur schlägt zurück. So lädt sich die Wirtschaft der ungebremsten Gier zugleich mit massiven Ängsten auf. Wie der missbrauchte Mensch wird auch die missbrauchte Natur zur allfälligen Gefahr. Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste der mephistophelischen Versuchung der Gier nicht anders als durch eine Form der selbstbestimmten Mäßigung zu entgehen, wie er in den Maximen und Reflexionen notierte. So wenig nun die Dampfmaschinen zu dämpfen sind, so wenig ist dies auch im Sittlichen möglich. Die Lebhaftigkeit des Handels, das Durchrauschen des Papiergeldes, das Anschwellen der Schulden, um Schulden zu bezahlen, das alles sind die ungeheuren Elemente, auf die gegenwärtig ein junger Mann gesetzt ist. Wohl ihm, wenn er von der Natur mit mäßigem, ruhigem Sinn begabt ist, um weder unverhältnismäßige Forderungen an die Welt zu machen, noch auch von ihr sich bestimmen zu lassen. Entsteht vielleicht aus Ideen und Träumen, Visionen und Vorschlägen, wie sie Wissenschaft und Kunst machen können, eine Art franziskanischer Kommunitarismus, also eine umfassende Naturliebe statt einer rigiden Gesellschaftsordnung? Die Kunst des Menschen wäre es in hoffentlich absehbarer Zeit, die Grenzen wirtschaftlichen Wachstums selbst zu bestimmen. Weniger aus Angst vor dem Kollaps der Zivilisation, sondern aus einem Empfinden von Glück und Gemeinschaft heraus. Bleibt die Frage, wer wird so eine Kultur der Selbstbeschränkung entwickeln und publik machen und in wessen Namen wird es geschehen? In the same way we could have changed it. Neue Weggefährten. Eine Abkehr vom rücksichtslosen Macht-euch-die-Erde-untertan-Gestus erfordert einen Wechsel der Perspektive. Der Mensch und seine Bedürfnisse dürfen nicht mehr alleine im Mittelpunkt stehen. Wir müssen uns davon befreien, weil wir dabei sind, die Lebensgrundlagen so dermaßen zu zerstören. Also durch diesen Anthropozentrismus, durch die Ausbeutung der Natur, durch die Tatsache, dass wir eben immer nur so tun, als ob es eine Menschenwelt wäre, in der wir leben, die wir benutzen, die wir gestalten und so weiter. Stefan Rieger, Professor für Mediengeschichte und Kommunikationstheorie an der Ruhr-Universität Bochum. Es gibt von der Philosophin Rosi Braidotti eine Bemerkung, in der sie sagt, alle Seinsarten sind verbunden durch ein Band ihrer gemeinsamen Verletzlichkeit. Also sie spricht von einem Band der Vulnerabilität, die eben Menschen, Tiere, Pflanzen und so weiter umschlingt. Und sie verbindet damit den Appell, das ernst zu nehmen und Welt auf eine Weise zu gestalten, die all diesen von diesem gemeinsamen Band umschlungenen Seinsarten und Lebensformen gerecht wird. Stefan Rieger hat die Ausgabe Multispecies Communities der Zeitschrift Navigationen herausgegeben, die an der Universität Siegen erscheint. Multispecies oder Multispecies Communities verstehen sich als eine Lebenswelt von allen und für alle. Erreicht wird es dadurch, dass man eben die Perspektive der anderen Lebensformen und Seinsarten einnimmt. Also es gibt eine große Diskussion im letzten Jahrhundert, ausgelöst durch einen Text eines Philosophen namens Thomas Nagel mit dem Titel What is it like to be a bat? Also wie wäre es, eine Fledermaus zu sein? Und da ist natürlich das große Faszinationspotenzial, dass die Fledermaus mit dem Echolot über einen Sinneskanal verfügt, über den wir Menschen genuin nicht verfügen. Jedenfalls nicht in unserer natürlichen Ausstattung. Wenn wir mit dem Echolot hantieren wollen, müssen wir uns Geräte bauen. Und die Awareness für andere Lebensformen und Seinsarten besteht eben darin, sich für diese Formen der Alterität zu öffnen. Also wie wäre es denn, wenn ich die Welt aus der Perspektive eines anderen Lebewesens zum Beispiel wahrnehmen würde? Also wie wäre es, wenn ich dadurch Perspektivwechsel andere Standorte kennenlernen würde, die eben immer die Maßgabe des anderen beinhalten und die mich selber öffnen für Formen der Alterität. Also ich glaube, dass so eine Form von Awareness oder so eine Form von Ansätzen tragen einer Awareness Rechnung. Und dazu muss man natürlich bereit sein, auch bestimmte Gesten der Reduktion anzunehmen. Also dass ein Tier anders kommuniziert als wir Menschen, das wissen wir. Spätestens seit Loriots, der Hund spricht ja gar nicht. Aber dass die Art und Weise, wie Tiere kommunizieren, ihren Eigenwert haben. Und dass es vielleicht sinnvoll ist, diesen Eigenwert als Eigenwert auch zu belassen und nicht sofort zu messen an der Art und Weise, wie menschliche Kommunikation stattfindet. All das sind Schritte hin zu so einer Awareness. Wie habe ich als Mensch mit anderen Seinsformen umzugehen? Dass der Mensch der einzige Handlungsträger der Geschichte ist, alles andere nur Mittel und Werkzeug, derer sich die einen vielleicht noch ein wenig rücksichtsloser bedienen als die anderen. Dagegen stellt sich das Modell der Akteurnetzwerktheorie, kurz ANT. Der ANT-Theorieansatz von dem französischen Soziologen Bruno Latour erweitert den Begriff der Handlungsträgerschaft auf andere Akteure und Agenten. Und dazu gehören eben unter anderem Tiere, Pflanzen und so weiter, aber eben auch Dinge, Gegenstände. Machen etwas mit Leuten, verfügen über so etwas wie Handlungsträgerschaft und sind eingebunden in sehr, sehr komplexe Netzwerke. Also es macht keinen Sinn, den Menschen rauszunehmen und ihm ein Objekt, einem Gegenstand gegenüber zu stellen und so zu tun, als ob das ein Werkzeug wäre, mit dem der Mensch irgendetwas macht, das in der Verfügungsgewalt des Menschen steht oder in der alleinigen Verfügungsgewalt, sondern umgekehrt argumentiert die Act Network Theory, dass die Dinge mit den Leuten selber etwas machen. Also es gibt ein ganz einfaches Beispiel von Latour, das ist die Geschichte mit diesen Bollern. Also sie fahren Auto, 30er-Zone und auf einmal ist so eine Schwelle da. Die Schwelle macht mit ihnen was. Sie könnten einfach drüber brettern, aber die Schwelle löst bei ihnen den Gedanken aus, oh, wenn ich jetzt aufliege, verursache ich einen Schaden am Auto und deswegen passe ich die Geschwindigkeit an. Das ist ein einfaches Beispiel eben für diese Handlungsträgerschaft der nichtmenschlichen Agenten, wie das bei Latour heißt. Von den alten Griechen lernen wir, Grenzen zu akzeptieren und Freiheit als die Fähigkeit zu definieren, sich diese Grenzen nicht als Schicksal und Natur von außen zu denken, sondern als glückliche und selbst auferlegte Selbstbeschränkung. Nun geht es darum, sie nicht allein als großzügige Geste der Krone der Schöpfung anzusehen, sondern als gemeinsame Aktion miteinander vernetzter und nicht hierarchischer Lebenswelten. Ein Hund, ein Kaktus oder ein Straßenboller in verkehrsberuhigten Zonen haben unterschiedliche Lebensräume. Das heißt vor allem unterschiedliche Grenzen in Zeit und Raum. Aber diese Lebensräume sind miteinander verbunden und jeder hat Einfluss auf die anderen. Aus dieser Vorstellung der miteinander kommunizierenden Lebenswelten entwickelt sich das utopische Modell der Multispezies-Communities. Stefan Rieger von der Ruhr-Universität Bochum. Das sind Gesellschaftsentwürfe, das sind Vergemeinschaftungsformen unter Einbezug eben anderer Seinsarten und eben auch anderer Lebensweisen. Dazu gehören Tiere, Pflanzen, Steine als die Vertreter der natürlichen Reiche, aber eben auch Artefakte, Roboter, Bots, Algorithmen und Daten. Und diese sind eben oder gelten als selbstverständlicher Teil der Lebenswelt. Sie tun etwas, sie verfügen über ihre eigenen Bedeutungen, sie sind in der Lage, Affekte und Emotionen auszulösen. Und vielleicht kann man ergänzen, dass diese ganze Diskussion um Multispezies-Communities, dass die eingebettet ist in eine größere Diskussion im Umfeld um Posthumanismus und Transhumanismus. Also will sagen, das sind alles Denkbewegungen, die sich an der dominanten, herausgehobenen Figur und Position des Menschen abarbeiten. Dass sich Menschen nicht mehr als Alleinherrscher der Welt verstehen wollen, sondern als Gemeinschaft mit allem, was lebt, sich bewegt und reagiert und bei all dem einer eigenen Selbstbeschränkung unterworfen bleibt. Damit sind die großen Fragen nach Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit und Liebe noch nicht gelöst. Sie sind erst einmal nur erweitert. Das heißt, mehr Subjekte sind an den Lösungsmöglichkeiten beteiligt. Die Gefahr, dass sich die Probleme damit noch zuspitzen, liegt auf der Hand. Vielleicht weigern sich glückliche Kühe ja, ihre Milch hungernden Menschenkindern zur Verfügung zu stellen. Vielleicht haben Roboter wirklich keinen ausgeprägten Sinn für Demokratie. Wobei, was es heißt, in die Multispezies-Communities von allen und für alle auch noch Roboter und Bots zu integrieren, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie also verhält es sich mit einer Kultur der freiwilligen Selbstbeschränkung? Wie weit lässt sie sich als demokratische aufrechterhalten, wenn sie durch Opponenten oder durch schlichte Trägheit in Gefahr gerät? Muss sie dann, ganz gegen ihre Prinzipien, mit diktatorischen Mitteln aufrechterhalten werden? Davon handelt etwa Ursula K. Le Guins Science-Fiction-Roman »Freie Geister«, der sich im Untertitel sehr treffend als eine zwiespältige Utopie bezeichnet. Zwiespältig ist schon die Grenze, mit der alles beginnt. Es gab eine Mauer. Sie wirkte nicht wichtig. Sie bestand aus unbehauenem Stein und grobem Mörtel. Erwachsene konnten ohne weiteres über sie hinwegblicken und selbst Kinder konnten hinüberklettern. Wo sie die Straße kreuzte, hatte sie kein Tor, sondern verkümmerte zu bloßer Geometrie einer Linie, einer vorgestellten Grenze. Aber die Vorstellung war real. Sie war wichtig. Seit 7 Generationen hatte es nichts Wichtigeres auf der Welt gegeben als diese Mauer. Wie alle Mauern war sie zwiespältig, zweischneidig. Was innen war und was außen, hing davon ab, auf welcher Seite man sich befand. Die Mauer trennt einen einzigen Ort auf dem ganzen Planeten Anaris von seiner Umgebung ab, den Raumhafen. Von hier aus werden die Edelmetalle, die in den Minen abgebaut werden, immer wieder zum Nachbarplaneten Uras transportiert. Ansonsten darf Anaris niemand betreten und niemand verlassen. Für die Herrschenden von Uras ist das anarchistische Anaris nicht mehr als eine abhängige Bergbaukolonie, die es möglichst effektiv auszubeuten gilt. Für die Bewohner von Anaris ist ihre Heimat ein Ort, wo sie wirklich frei sind. Frei von Unterdrückung, aber auch frei vom Zwang, künstlich erzeugte Bedürfnisse befriedigen zu müssen. Der Physiker Shevek ist der Erste, der vom abgeschotteten Anaris nach Uras reist. Er möchte einen Dialog in Gang setzen und gerät zwischen alle Fronten. Auch das Ende von Ursula K. Le Guins »Freie Geister« ist nicht minder zwiespältig. Die Dinge sind ein wenig in Unordnung geraten auf Anaris. Das haben mir meine Freunde über Funk geschildert. Es war von vornherein unsere Absicht, mit unserem Syndikat meiner Reise Unruhe zu stiften Gewohnheiten zu brechen, die Leute wachzurütteln, zu erreichen, dass sie Fragen stellen, sich wie Anarchisten verhalten. Von daher ist also niemand sicher, was als nächstes passieren wird. Ich darf es nicht zu weit treiben. Zurück in die Gegenwart, ins Gespräch mit Yorgos Kallis, Professor für Umweltwissenschaft und Technik an der Autonomen Universität Barcelona. Ich mache einen Abstecher zu diesem Roman, weil ich ihn außerordentlich interessant finde. Er stellt die Frage nach der Macht in gesellschaftlichen Prozessen. In dem Roman erfahren wir nicht, ob der Planet, auf dem die Kultur der Selbstbeschränkung praktiziert wird, in eine Form der Diktatur verfällt, oder ob die Unterstützer des Helden die Oberhand behalten, der ja eine Erneuerung des Systems anstoßen will. Der Roman lässt diese Frage offen. Die Geschichte bewegt sich. Wenn man eine Kultur der Begrenzung zum Dogma macht und jede kritische Erneuerung verweigert, besteht die Gefahr eines quasi religiösen Fundamentalismus, der sehr autoritäre Züge entwickeln kann. Wenn wir also eine Kultur der Selbstbeschränkung mit einer speziesübergreifenden Erweiterung der Subjekte innerhalb dieser Kultur verbinden wollen, geht es immer auch darum, zugleich eine demokratische Selbstregulierung zu ermöglichen. Das ist nun wahrlich keine leichte Aufgabe, zumal es bei all dem nie nur um Logik und Vernunft, sondern auch um Emotionen geht. Dann vielleicht ist aus Platons Seelendreieck die dritte Kraft neben Vernunft und Begierde gefragt, die Tapferkeit. Im schweizerischen Kanton Basel-Stadt wurde Anfang 2022 zum ersten Mal überhaupt darüber abgestimmt, ob Primaten bestimmte Grundrechte bekommen sollen, die ihnen das Recht auf Leben und körperliche und geistige Unversehrtheit einräumen. Ergebnis? 3/4 der Baslerinnen und Basler verweigerten ihren nichtmenschlichen Mitprimaten die Grundrechte. To be rich should be a crime. Should be a crime. How did you get your money, sir? Where did you get your money, sir? Who did you walk on? Tell me, who did you steal it from? To be rich should be a crime. Wenn weniger mehr ist. Eine ganze Reihe von präkapitalistischen Zivilisationen, die Institutionen der Selbstbeschränkung und Selbstbegrenzung hatten, verstanden die Welt erstaunlicherweise als unendlich reich. Sie lebten nicht im Überfluss, im Vergleich zu uns heute wahnsinnig reich. Sie kamen mit viel weniger aus, waren aber überzeugt davon, dass die Welt alles im Überfluss bietet. Es ist für mich ein bemerkenswertes Paradoxon, dass wir, die heute viel mehr haben als jede andere Zivilisation in der Geschichte der Menschheit jemals hatte, die Welt als so begrenzt und knapp ansehen und dass wir uns beständig vor dem Mangel fürchten. So viel ist mittlerweile einer Menge Menschen klar. Man muss nicht noch ein energiefressendes Auto haben. Man muss nicht Kleidung und Möbel wechseln, sobald ein Influencer im Internet eine neue Geschmacksrichtung vorgibt. Man muss nicht noch ein elektronisches Gadget anschaffen. Wenn es um freiwillige Selbstbeschränkung geht, geht es nicht allein um Konsum und Freizeit der Individuen, um unseren Verbrauch von Rohstoffen und Energie. Das alleine ändert kaum etwas. Darüber hinaus ist ein wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Wandel nötig. Individuelle und institutionelle Veränderungen müssen sich in Wechselwirkung aufeinander herausbilden. Institutionen werden sich nicht verändern, wenn die Menschen nicht wollen, dass sie sich verändern. Aber die Menschen werden sich erst verändern, wenn die Institutionen das ermöglichen und unterstützen, anstatt es zu verhindern. Das Schwierige ist, wer damit anfängt. Aber wenn wir die Geschichte rekapitulieren, beginnt eine Veränderung immer mit Ideen, die sich verbreiten, ausgehend von kleinen Gruppen von Menschen, die sich auf unterschiedliche Weise organisieren und dann auch Veränderungen in Institutionen herbeiführen. Es ist ein wechselseitiges Verändern. Institutionen existieren ja nicht unabhängig und abgetrennt von uns, sondern wir sind die Institutionen. Wir sind es, die unsere Regierungen durch Wahlen bestimmen. Aber es sind immer Menschen aus unserer Mitte, die uns regieren. Wandel ist also immer eine beiderseitige und wechselseitige Entwicklung. Einige Vorschläge, welche Schritte eine solche wechselseitige Entwicklung voranbringen könnten, hat Jason Hickel parat. Nach dem britischen Anthropologen, der an der London School of Economics lehrt, ist es durchaus möglich, Material- und Energieverbrauch zu reduzieren, ohne dass es das gesellschaftliche Wohlergehen beeinträchtigt. Wir können Produkten per Gesetz eine längere Lebensdauer und Reparaturrechte zuschreiben. Wenn Konsumgüter doppelt so lange halten, brauchen wir nur halb so viele davon, ohne Verlust an Lebensqualität. Wir können den öffentlichen Raum von Werbung befreien und uns damit gleichzeitig vom Druck, Dinge zu konsumieren, die wir nicht brauchen und nicht wollen. Wir können uns dafür entscheiden, die Herstellung von destruktiven Gütern herunterzufahren, wie etwa SUVs, Waffen und Fleisch. Wenn wir unnötige Produktion reduzieren, bedeutet das, dass wir die Menschen von der Mühsal unnützer Arbeit befreien. Und wenn wir die wöchentliche Arbeitszeit reduzieren und eine Jobgarantie mit ausreichenden Löhnen einführen, können wir sicherstellen, dass jedem Menschen sinnvolle Arbeit und würdevolles Leben möglich sind. Wenn weniger konsumiert wird, muss auch weniger produziert werden. Und wenn weniger produziert wird, muss auch weniger gearbeitet werden. Wie das Geld ist auch die Arbeit extrem ungerecht verteilt. Eine Kultur der Selbstbeschränkung müsste dann dafür sorgen, dass das Begrenzen der Ansprüche freie Personen hervorbringt und nicht etwa überflüssige Menschen, wie sie Thomas Malthus einst verachtet und dem Elend überantwortet hat. Jason Hickel hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Weniger ist mehr«. Warum der Kapitalismus den Planeten zerstört und wir ohne Wachstum glücklicher sind. Darin führt der Anthropologe aus, wie gutes Leben auch ohne permanentes Wachstum gelingen kann, durch den Abbau sozialer Ungleichheit. Gesellschaftliches Wohlergehen beruhe nicht auf der Höhe der Einkommen, sondern darauf, was man sich damit kaufen könne. Der gängige Einwand, verzichten können sei ein Privileg der Reichen, das sich Normal- und Geringverdiener nicht leisten könnten, ist für Jason Hickel eine gezielte Ablenkung vom eigentlichen Problem der Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Und zwar sowohl innerhalb der Gesellschaften des globalen Nordens als auch zwischen globalen Norden und globalem Süden. Some say we need economic growth to achieve social progress. But that is a lie. Manche sagen, gesellschaftlicher Fortschritt erfordert wirtschaftliches Wachstum. Aber das ist eine Lüge. Der allergrößte Teil der Einkommen aus Wachstum kommt den Topverdienern zu, während die meisten Menschen davon kaum profitieren. Wenn wir einmal aus diesem Wahnsinn erwachen, wird die Lösung klar. Wir leben bereits in einer Wirtschaft des Überflusses. Wir brauchen nicht mehr Wachstum. Wir können Fortschritt ohne jedes Wachstum haben, indem wir das, was wir bereits haben, gerechter teilen. Gerechtigkeit ist die Alternative zu Wachstum. Wir können uns also weiterhin gedankenlos den Dogmen des Status quo hingeben, unsere Zukunft und unseren Planeten auf dem Altar des Kapitals opfern, oder wir können die Fesseln dieses irrationalen Systems abwerfen und eine bessere, gerechtere und ökologischere Wirtschaft für das 21. Jahrhundert schaffen. Wir haben die Wahl: Wachstum oder Leben. We have a choice before us: growth or life. Aber ist das alles vorstellbar in einer Welt, in der die eine mehr hat als der andere, was unabdingbar ist, solange es Geld gibt, das man horten, einsetzen, tauschen kann? Muss man also, um eine Kultur der freiwilligen Selbstbeschränkung zu ermöglichen, neben dem Konsum und der Arbeit, neben dem unbedachten Reisen und der konsumistischen Freizeitkultur, nicht auch das Geld abschaffen? In jedem Fall geht es darum, die Logik des Kapitals zu überwinden, nach der sich immer wieder Wachstum ergeben muss, das immer wieder Ungleichheit erzeugt. Es gibt also in diesem postkapitalistischen Utopia keine Zinsen mehr, keinen Besitz an Produktionsmitteln und schließlich auch keine Erbschaft. Niemand hat das Recht, ein Stück Land, ein Stück Natur, eine Maschine, ein Tier, einen Fluss oder einen Baum als seinen Privatbesitz zu betrachten. Daher hat auch kein Mensch das Recht zu verkaufen, was ihm nicht gehören kann. Nun hat auch das utopische Denken so seine Grenzen. Derzeit könnte man schon Hoffnung schöpfen, wenn kleine Schritte zur Selbstbeschränkung gelingen, ohne dass man sich auf Inseln des Sektierertums und Positionen der moralischen Besserwisserei begeben muss. Anders leben, die Welt nicht mehr als Rohstofflager ansehen, das früher oder später leer sein wird, sondern als Lebenswelt so unterschiedlicher wie miteinander vernetzter Daseinsformen. Das ist nicht nur eine gewaltige Aufgabe für die Menschen, an der man an schlechten Tagen auch verzweifeln kann. Es ist glücklicherweise auch eine schöne Versuchung. Womit wir noch einmal zu Johann Wolfgang von Goethe kommen und seinem großen Utopisten Faust. Im Innern hier ein paradiesisch Land. Da rase draußen Flut bis auf zum Rand, und wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen, gemein Drang eilt, die Lücke zu verschließen. Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben, das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Vom guten Leben ohne Überfluss. Kann es eine Kultur der Selbstbeschränkung geben? Sendung von Markus Metz. Es sprachen Katja Amberger, Peter Lersch und Flo Scheirer. Ton und Technik Ursula Kirstein. Musikauswahl Ralf Sommer. Redaktion Thomas Kretschmer. Die Playlist zu dieser Sendung und weitere Folgen des Generator-Podcasts gibt es auf bayern2.de/Zündfunk.